Es begab sich aber Jerubbaals Sohn Abimelech nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete sie und das ganze Geschlecht der Familie seiner Mutter also an: Frag doch alle Bürger von Sichem eindringlich, was frommt euch mehr, wenn 70 Männer, sämtliche Söhne Jerubbaals, über euch herrschen, oder wenn ein Mann über euch herrscht? Dazu bedenkt, dass ich von eurem Fleisch und Bein bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter allen Bürgern von Sichem seinetwegen ganz diesen Worten gemäß eindringlich zu, so dass sich ihr Sinn Abimelech zuneigte, weil sie dachten, er ist unser Stammesgenosse. Daher gaben sie ihm 70 Silbersäckel aus dem Tempel des Bundes Baal, damit dingte sich Abimelech nichtsnutzige, leichtfertige Menschen und wurde ihr Anführer. Darauf begab er sich zum Palaste seines Vaters nach Ophra und ermordete seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann, auf einem Steine, nur Jerubbaals jüngster Sohn Jotham blieb übrig, da er sich versteckt hatte. Darauf versammelten sich alle Bürger von Sichem samt allen Insassen des Milo, gingen hin und erwählten Abimelech zum Könige bei der Denkmalseiche, die bei Sichem steht. Als man das Jotham hinterbrachte, ging er hin, stellte sich auf den Gipfel des Berges Gerizim und rief ihnen mit hoch erhobener Stimme zu: Hört mich an, ihr Bürger von Sichem, damit Gott auch euch anhöre. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben, und sie sprachen zum Ölbaum: Bitte, sei König über uns. Aber der Ölbaum erwiderte ihnen: Soll ich etwa meine Fettigkeit lassen, um deretwillen mich Götter und Menschen preisen, und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Wohlan, sei du König über uns. Aber der Feigenbaum erwiderte ihnen: Soll ich etwa meine Süßigkeit und meine köstliche Frucht lassen und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Wohlan, sei du König über uns. Aber der Weinstock erwiderte ihnen: Soll ich etwa meinen Most lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume alle zum Stechdorn: Wohlan, so sei du König über uns. Der Stechdorn aber erwiderte den Bäumen: Wenn ihr mich im Ernste zum König über euch salben wollt, so kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wo nicht, wird Feuer vom Stechdorn ausgehen und die Zedern des Libanon verzehren. Nun denn, wenn ihr ehrlich und redlich gehandelt habt, indem ihr Abimelech zum Könige machtet, und schön gehandelt habt an Jerubbaal und seiner Familie und ihm vergolten habt, was seine Hand für euch sät, ihr, für die mein Vater gekämpft und sein Leben gewagt hat und die er aus der Gewalt der Midianiter errettete, während ihr euch heute gegen meines Vaters Familie erhoben, seine Söhne, 70 Mann, auf einem Steine ermordet und Abimelech, den Sohn seiner Sklavin, zum Könige über die Bürger von Sichem erwählt habt, weil er euer Stammesgenosse ist, wenn ihr also heute ehrlich und redlich an Jerubbaal und seiner Familie gehandelt habt, so freut euch Abimelechs, und er möge sich eurer auch erfreuen. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Bürger von Sichem und die Insassen des Milo, und gehe Feuer aus von den Bürgern Sichems und den Insassen des Milo und verzehre Abimelech. Darauf entwich Jotham und gelangte auf seiner Flucht nach Bier, dort ließ er sich nieder, in Sicherheit vor seinem Bruder Abimelech. Als nun Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, da ließ Gott einen Geist der Zwietracht zwischen Abimelech und den Bürgern von Sichem aufkommen, so dass die Bürger von Sichem von Abimelech abtrünnig wurden, damit er an den 70 Söhnen Jerubbaals begangene Frevel sich räche, und damit er ihr Blut auf ihren Bruder Abimelech, der sie ermordet hatte, und auf die Bürger von Sichem, die ihm bei der Ermordung seiner Brüder geholfen hatten, kommen ließe. So stifteten denn die Bürger von Sichem auf den Höhen der Berge Wegelagerer gegen ihn auf, die jeden, der an der Landstraße an ihnen vorüberzog, beraubten. Das wurde Abimelech hinterbracht. Es kam aber Chal, der Sohn Jobels, mit seinen Stammesgenossen, die zogen in Sichem ein, und die Bürger von Sichem gewannen Vertrauen zu ihm. Sie begaben sich hinaus aufs Feld, hielten die Weinlese, kelterten und veranstalteten ein Dankfest, gingen in den Tempel ihres Gottes, aßen und tranken und fluchten auf Abimelech. Da rief Chal, der Sohn Jobels: Wer ist Abimelech und wer der Sohn Jerubbaals, dass wir ihm untertan sein sollten? Ist er nicht ein Sichemit und Sebul sein Vogt? So mag er ihm denn samt den Leuten Hemos, des Stammvaters der Sichemiten, untertan sein. Aber warum sollen wir ihm untertan sein? Hätte ich doch über dieses Volk zu befehlen, so wollte ich Abimelech verjagen und zu Abimelech sprechen: Vermehre dein Heer und rücke aus. Als aber Sebul, der Befehlshaber über die Stadt, von den Reden Gals, des Sohnes Jobels hörte, geriet er in Zorn, sandte hinterlistigerweise Boten an Abimelech und ließ ihm sagen, nun ist Hal, der Sohn Jobels, mit seinen Stammesgenossen nach Sichem gekommen, und nun wiegeln sie die Stadt gegen dich auf. So mache dich denn mitsamt dem Kriegsvolke, das du bei dir hast, des Nachts auf und lege dich draußen im Freien in den Hinterhalt, frühmorgens aber, sobald die Sonne aufgeht, brich auf und überfalle die Stadt, wenn er dann mit den Leuten, die er bei sich hat, gegen dich ausrückt, so verfahre mit ihm, wie es die Gelegenheit gibt. Da machte sich Abimelech mit dem gesamten Kriegsvolke, das er bei sich hatte, des Nachts auf und sie legten sich in vier Abteilungen gegen Sichem in den Hinterhalt. Als nun Hal, der Sohn Jobels, ausrückte und vor das Stadttor hinaustrat, brach Abimelech mit den Leuten, die er bei sich hatte, aus dem Hinterhalt hervor. Hal sah das Kriegsvolk und sprach zu Sebul, da kommt ja Kriegsvolk von den Höhen der Berge herab. Sebul erwiderte ihm, du siehst den Schatten der Berge für Menschen an. Hal aber hob noch einmal an und sprach, fürwahr, Krieger steigen vom Nabel des Landes herab und eine Abteilung kommt in der Richtung von der Zauberereiche her. Nun rief Sebul ihm zu, wo ist denn nun das große Maul, mit dem du sprachst, wer ist Abimelech, dass wir ihm untertan sein sollten? Da ist ja nun das Kriegsvolk, das du verachtet hast. So rücke doch jetzt aus und kämpfe mit ihm. Da rückte Hal an der Spitze der Bürger von Sichem aus und lieferte Abimelech eine Schlacht. Abimelech aber jagte ihn vor sich her in die Flucht und eine Menge Erschlagener fiel bis dicht vor das Stadttor. Dann verweilte Abimelech in Aruma, während Sebul Hal und seine Stammesgenossen verjagte, so dass für sie in Sichem kein Bleiben mehr war. Am andern Morgen aber ging das Volk ins Freie hinaus. Das hinterbrachte man Abimelech. Da nahm er das Kriegsvolk, teilte es in drei Abteilungen und legte sich draußen im Freien in den Hinterhalt, und sobald er sah, wie das Volk aus der Stadt kam, rückte er gegen sie an und schlug sie nieder. Abimelech selbst aber und die Abteilung, die er bei sich hatte, brachen los und nahmen Stellung vor dem Stadttore, während die beiden anderen Abteilungen über alle die herfielen, die sich draußen im Freien befanden, und sie niederschlugen. Sodann bestürmte Abimelech die Stadt jenen ganzen Tag hindurch und eroberte sie, die Leute darin hieb er nieder, die Stadt selbst aber zerstörte er und streute Salz darauf. Als nun alle Insassen der Burg von Sichem dies vernahmen, begaben sie sich in den Kellerraum des Tempels des Bundesgottes. Als nun dem Abimelech hinterbracht wurde, alle Insassen der Burg von Sichem sind dort beisammen. Da stieg Abimelech mit dem gesamten Kriegsvolke, das er bei sich hatte, auf den Berg Sammon. Hier ergriff Abimelech ein Beil, hieb einen Busch ab, hob ihn auf und legte ihn auf seine Schulter. Dann gebot er den Kriegern, die ihn begleiteten, was ihr mich tun saht, tut mir schleunigst nach. Da hieben auch sämtliche Krieger Mann für Mann einen Busch ab, schritten dann hinter Abimelech her, warfen ihn über den Kellerraum und steckten ihnen so den Kellerraum von oben her in Brand, so dass nun auch sämtliche Bewohner der Burg von Sichem ums Leben kamen, bei 1000 Männer und Weiber. Darauf zog Abimelech gegen Thebez, belagerte Thebez und eroberte es. Nun befand sich in der Mitte der Stadt ein fester Turm, dorthin flüchteten sich alle Männer und Weiber und sämtliche Bürger der Stadt. Sie verrammelten hinter sich den Eingang und stiegen hinauf auf das Dach des Turms. Abimelech aber rückte vor den Turm und bestürmte ihn. Als er nun an das Tor des Turms herantrat, um es in Brand zu stecken, schleuderte ein Weib Abimelech einen oberen Mühlstein aufs Haupt und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief er schleunigst den Diener, der ihm die Waffen trug, herbei und befahl ihm, zücke dein Schwert und gib mir vollends den Tod, damit es nicht von mir heiße, ein Weib hat ihn getötet. Da durchbohrte ihn sein Diener, und er starb. Als nun die Israeliten wahrnahmen, dass Abimelech tot war, gingen sie ein jeder an seinen Ort. So vergalt Gott die Freveltat Abimelechs, die er an seinem Vater verübt hatte, indem er seine 70 Brüder mordete, und ebenso ließ Gott alle Freveltaten der Sichemiten auf ihr Haupt zurückfallen. So ging der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals, an ihnen in Erfüllung.